Let's turn to Ezekiel 37. Schlagen wir jetzt Ezekiel 37 auf. Okay. And let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven, thank you for your word tonight. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Bless it to our hearts. Segne es zu unseren Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ezekiel 37 verse 1. Ezekiel 37, Vers 1. The hand of the Lord was upon me. Die Hand des Herrn kam über mich. And he brought me out by the Spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. Und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. And it was full of bones. Und dieses war voller Gebeine. About 18 years ago, the hand of the Lord was upon me. Vor ca. 18 Jahren war die Hand des Herrn über mir. And he brought me out of America. Und er hat mich aus Amerika rausgebracht. And put me in the middle of a city. Und hat mich in eine Stadt hineingestellt. That was full of bones. Die voller Gebeine war. They were everywhere. Überall. In the Straßenbahns. In der Straßenbahn. They were in the taxis. Im Taxi. They were walking in the U-Bahn stations. In den U-Bahn-Stationen. They were in German school. In der Deutschschule. They were in the restaurants. In den Restaurants. It was just bones everywhere. Gebeine. All over the Kärntnerstraße, auf just der Kärntnerstraße. Bones. And nur on the Graben, Gebeine. Just bones. Am Graben. Verse 2. Vers 2. He caused me to pass among them round about. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. And behold, there were very many on the surface of the valley. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. This means they're unburied bones. Nobody cared about them. Das heißt, dass es unbegrabene Gebeine waren, also keiner hat sich um sie gekümmert. Right? Just unburied bodies. Einfach unbegrabene bunch Leiber. Of bones, right? Einfach nur Gebeine. Very many on the surface. Viele auf der Fläche des Tales. And lo, they were very dry. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. They were so dry that a dog wouldn't even want one. Sie waren so vertrocknet, dass ein Hund das nicht einmal wollte. Sie hat vielleicht nur geschnüffelt. Just walk away. Right? Weggegangen. The vultures wouldn't even touch one. Die Geier hätten sie nicht einmal angerührt. Very many, very dry. Sehr viele und sehr trocken. Now this is a very real picture. Und das ist ein sehr reales Bild of the world situation. Von der Situation in der Welt. This here was speaking of the nation of Israel. Das hier spricht über die Nation Israel. But it also speaks of our lives. Aber auch von unserem Leben. Speaks of every city in this world. Von jeder Stadt in dieser Welt. And the sad thing is, oftentimes it even speaks of the church. Und das Traurige ist, dass es oft auch von der Gemeinde spricht. Verse 3. Vers 3. He said to me, Son of man, can these bones live? Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? And I answered, O Lord God, you know. Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. It's like he's really thinking inside. Und es ist so, dass er wirklich innen drinnen denkt. Live? Leben? It would take such a big miracle, God, that only you would know if you could do it. Das würde so ein großes Wunder brauchen, dass nur du, Herr, wissen kannst, ob du das tun kannst. Lord, can these bones Herr, können diese Gebeine live? Leben? The Lord would say, the Lord might look at your spouse. Der Herr schaut vielleicht deinen Gatten an. And says, Son of man. Und sagt, Menschensohn. Can these bones live? Können diese Gebeine leben? Oh boy, only you know that, Lord. Nur du, Herr, that's weißt das. Beyond me. Das ist über mich, geht über mich hinaus. You come into the bedroom and there's your teenager. Du kommst jetzt in das Zimmer und da ist dein Teenager. Late for school. Spät dran für die you Schule. Say, oh Lord, can these bones live? Und du sagst, Herr, können diese Gebeine leben? Your family situation. Deine Familiensituation. You look at the family at supper time. Du schaust die Familie an beim Abendessen. Disjointed. Einfach auseinandergezogen. Arguing. Streiten. Not talking. Sprechen nicht miteinander. And you hear the voice, Son of man, can these bones live? Und du hörst die Stimme, Menschensohn, können diese Gebeine leben? Verse 4. Vers 4. And again he said to me, prophesy over these bones and say to them. Da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, O dry bones, ihr vertrockneten Gebeine, hear the word of the Lord. Hört das Wort des Herrn. Thus says the Lord God to these bones. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Behold, I will cause breath to enter you. Siehe, ich bringe Odem in euch. That you may come to life. Dass ihr wieder lebendig werdet. I don't know, is Sylvia back here somewhere? Ist die Silvia da irgendwo? Silvia Janus. Silvia Janus. Is she here? Okay, she's not here. I just had a picture of me from yesterday for the kids, and it was dead bones. Die hatten ein Bild von mir gestern für die Kinder, und das war ebenso wie getrockneten Gebeine. It's in the computer somewhere. If David, if you can find it. Wenn du das finden kannst. Okay. Again, he said to me, "Prophesy over these bones and say to them, 'O dry bones, hear the word of the Lord.'" Und er sprach zu mir, weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Verse 5, thus says the Lord God to these bones, behold, I will cause breath to enter you that you may come to life. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. And I will put sinews on you and make flesh grow back on you. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen. Cover you with skin and put breath in you that you may come to life. Und überziehe euch mit Haut und gebe Odem in euch. And you will know that I am the Lord. Dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. And this is very important. Und das ist sehr wichtig. He does it that we might know he's the Lord. Er tut es, damit wir erkennen, dass er der Herr ist. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, and als ich weissagte. Behold, a rattling. Und siehe, ein Getöse. And the bones came together. Und die Beine rückten zusammen. Bone to bone. Gebein an Gebein. He's in this valley. All these bones laying on the surface of the ground. Er ist in diesem Tal und da liegen diese ganzen Gebeine auf der Oberfläche dieses Tales. He picks one up. Er hebt eins auf. I wonder what bone this is. Und sagt, ich frage mich, was das für ein Only Dr. Osman would know for sure. Nur der Dr. Osman würde es sicher wissen. You look at these bones and you think, what would be the chances of putting them together and making them live? Du schaust dir diese Gebeine an und denkst dir, was gibt's da für irgendeine Chance, die wieder zusammen zu geben und lebendig zu machen. It's hopeless. Es ist hoffnungslos. This was speaking of Israel in Babylon. Das spricht über Israel in Babylon. It's hopeless. Es ist einfach hoffnungslos. We will never, ever, ever come back to our land. Wir werden niemals, niemals zu unserem Land zurückkehren. We are prisoners here in Babylon. Wir sind Gefangene hier in Babylon. We are in a situation that cannot and will not change. Wir sind in einer Situation, die sich nicht verändern kann und auch nicht wird. We see no light at the end of the tunnel. Wir sehen überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. We are just dead bones. Wir sind einfach nur tote Gebeine. And there he is among all these thousands upon thousands of bones. Und da ist er zwischen diesen Tausenden und Tausenden Gebeinen. And he's looking around. Und er schaut sich um. And God says, prophesy to the bones. Weissage diesen Gebeinen. To the bones? Zu den Gebeinen. Prophesy to the bones. Weissage zu den Gebeinen. Oh, bones, live in the name of Jesus Christ. Oh, Gebeine, lebt im Namen von Jesus Christus. And all of a sudden. Und plötzlich. There's a shuffling around. Da gibt's ein Getöse und ein Rattling. There's movement. Es bewegt sich was. All the bones start rattling. All diese Gebeine fangen an, dazu Lärm zu machen. Like little rats. Und sie fangen an, sich zu bewegen, wie kleine there's Ratten. A click and a clack. Und da gibt es so einen Klick und Klack. Now, if we can just demonstrate this, all the ladies say click and all the men say clack. Wenn wir das jetzt demonstrieren können, okay. Alle die Frauen sagen Klick und all die But Männer it happens Klack. Very slow. It's a click, Aber es clack, passiert sehr langsam. Click, clack. They start moving one by one, and then they start to suddenly they start moving everywhere, and skeletons start to form. Sie bewegen sich sehr langsam und irgendwo fügen sie sich zusammen und dann fangen an solche Skelette sich zu formen. And once in a while there's a und dann plötzlich click, so ein clack, Plop. Click, clack, and then a head goes on. Dann kommt auf einmal ein Kopf drauf. Right, one of the bones clicks in. Und einer von diesen Gebeinen schnappt right. Jetzt da ein. Here comes the thigh bone into hier kommt the, into jetzt der Oberschenkelknochen whatever this is in, called, into the socket. Hüftknochen. So let's see if we can illustrate this a little bit. Und schauen, the ladies will go click. Können. Die the men sagen will click, go clack. Und die Männer clack. And the teenagers will go. Und die Teenager machen dieses But it starts Plop. Slow. It's Aber very es fängt slow. Ganz langsam an. A little ganz bit. Langsam. All right, let's try that. Click, clack, click, clack, click. Click, clack, click, clack, click, click, clack, click, click, clack, click, click. Did you? Right? This is what it's like. I mean, that sounded good, didn't it? Das hat schon gut geklungen, oder? So war das. Considering that only 20% were doing it. Also, wenn man dann denkt, dass nur 20% von euch das gemacht haben. But this is what it was like. He was like looking around, thinking, "Oh my gosh!" Umgeschaut und gedacht, um Gottes Willen. They're coming to life. Sie werden lebendig. It's like a horror show. Es ist wie eine Horrorshow. All these skeletons. All diese Skelette. Wow. Wahnsinn. And they start to stand, and suddenly the muscles are forming. Und sie stehen auf und plötzlich formen sich da die and Muskeln. The tendons and their skin coming on them. Und Haut kommt über sie. But there's no life in them. Aber es ist kein Leben in ihnen drinnen. It's like some churches. Das ist wie so manche Gemeinden. They have the form. Sie haben die Form. But there's no life. Aber es ist kein Leben drinnen. Because where does the life come from? Denn wer kommt das, wo kommt it das Leben her? It comes from the word being spoken. Von dem gesprochenen Wort. By faith, believing the word. Im Glauben, das Wort glauben. And it's interesting, these bones did not even have ears. Und es ist interessant, diese Knochen hatten nicht einmal Ohren. But he said to the bones, hear the word of the Lord. Aber er sagte zu den Gebeinen, hört das Wort des Herrn. Believing is not as complicated as we make it. Zu glauben ist nicht so kompliziert, wie wir das hinstellen. If bones could hear the word of the Lord, wenn die Gebeine das Wort des Herrn hören können, and they don't have ears, und sie haben keine Ohren, how much more can I hear the word of the Lord? Und wie viel mehr kann ich das Wort des Herrn hören? I'm convinced that unbelief is so much more difficult than believing. Ich bin überzeugt, dass Unglaube so viel schwieriger eigentlich ist als Glaube. If someone says, "Wow, look at a butterfly." Wenn jemand sagt, wow, schau dir diesen Schmetterling an. Where? Wo? So easy to believe, isn't it? Es ist so leicht zu glauben. Wow, look oder? At that beautiful car. Where? Schau dir dieses schöne Auto an. Where? Wo? Where? Some of the teenagers, oh, look at that girl over there. Manche von den Teenagern, schau dir dieses Mädchen an. Wo? Where? Faith, it's so easy. Glaube, es ist right? So einfach. Even bones can respond to it. Sogar Gebeine können darauf reagieren. But unbelief is a resistance. Aber Unglaube ist ein Widerstand. It takes more effort than it does to believe. Es braucht mehr Anstrengung als zu glauben. You see these advertisements. Du siehst diese Werbungen. Use this ab exerciser. Verwende diese stomach exerciser. Bauchübungsmaschine. And you will look just like that guy using it in 2 weeks. Und du wirst in 2 Wochen genauso ausschauen wie dieser Mann, der es gerade verwendet. We promise you or your money back. Wir versprechen dir das oder du bekommst dein Geld. Really, I'll look just like the guy on the picture? Echt, ich werde so ausschauen wie dieser Bursche da auf dem Bild. Wahnsinn. It's so easy to believe. Es ist so leicht zu glauben. Right? And people buy these things, right? Und die Leute kaufen diese Dinge. Money back guarantee if you don't look just like that girl in 2 months. Eine Garantie, dass du dein Geld zurückbekommst, wenn du nicht so ausschaust wie dieses Mädchen in 2 Monaten. We have to be careful what we believe. Wir müssen vorsichtig sein, was and wir glauben. And to not believe takes effort. Und nicht zu glauben braucht Anstrengung. And when the word of the Lord comes to breathe life into us. Und wenn das Wort des Herrn kommt, um Leben in uns hineinzubringen. Faith actually just lets it happen. Der Glaube lässt das einfach passieren. When, before Stephen was stoned in Acts chapter 7. Bevor der Stephanus gesteinigt wurde in Apostelgeschichte 7. He said to the Pharisees in verse 51. Hat zu den Pharisäern in Vers 51 you gesagt. Stiff-necked. Ihr stiff-necked. Halsstarren. Yeah, stiff-necked. Halsstarren. What does that speak of, stiff-necked? Wovon spricht das? You see a little kid and you say, hey, get off there. Du siehst ein kleines Kind und sagst, hey, komm da runter. He stiffens his neck. Er macht seinen Nacken steif. Hey, come on, eat your food. Komm, iss dein Essen. No. Nein. Stiffens his neck. Macht einfach seinen Nacken. What is easier, to stiffen your neck? Was ist leichter, deinen Hals starr zu machen oder das Essen zu essen? Right? So Stephen says, you stiff-necked. Und das Stephanus sagt, ihr Halsstarren. Oh, always resisting the Holy Spirit. Die immer den Heiligen Geist widerstreben. Always resisting the Holy Spirit. Immer dem Heiligen Geist Widerstand leisten. And what a testimony of the Holy Spirit's work in everyone's life. Und was für ein Zeugnis von dem Werk des Heiligen Geistes im Leben von jedem. That the Holy Spirit wants to breathe on this city. Dass der Heilige Geist auf diese Stadt atmen möchte. That God is asking us. Dass Gott uns bittet. Son of man. Menschensohn. My children. Meine Kinder. Can these bones live? Können diese Gebeine leben? I doubt it, Lord. Have you ever lived here? Also ich bezweifle das, Herr. Hast du schon jemals hier gelebt? Son of man, can these Viennese live? Menschensohn, können diese Wiener leben? Whoa, only you know that, Lord. Herr, nur du weißt das. I mean, don't ask me such difficult questions. Solche schwierigen Fragen. Wow, only you know those kind of answers. Nur du weißt diese Antworten. Lord, can Son of Man, Menschensohn, can these bones live together? Können diese Gebeine zusammenleben? Romanians, Filipinos, Koreans, Koreaner, Austrians, Österreicher, Africans, Afrikaner, Americans, Amerikaner, people from Western Europe, Eastern Europe, Leute von Osteuropa, South America, Südamerika. Can these bones live? Können diese Gebeine leben? Only you know, Lord. Nur du weißt es, Herr. Breathe on them. Atme auf sie. Prophesy to them. Weissage ihnen. Speak my word to them. Sprich mein Wort zu ihnen. I am the way, the truth and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. No one comes to the Father but by me. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Says the Lord Jesus. Sagt der Herr Jesus. No one. Niemand. Prophesy to them. Weissage ihnen. For God so loved the world, denn so sehr hat Gott die Welt that he geliebt, gave his only begotten Son, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, that whosoever would believe, dass wer auch immer an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren gehen würde, but have eternal life, sondern ewiges Leben haben. That's our ministry. Das ist unser Dienst. Romans 1:16. Römer 1:16. Paul said, I am not ashamed of the gospel. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. And this is our work as a church. Und das ist unser Werk als Gemeinde. My personality is not going to change somebody. Meine Persönlichkeit wird niemanden verändern. My opinion is not going to change somebody. Meine Meinung wird auch niemanden verändern. The Lord didn't say, hey, go and convince them. Der Herr hat nicht gesagt, geh und überzeuge sie. No, he said, prophesy to them. Nein, er hat gesagt, weissage ihnen. And we understand the principle of being a friend to somebody. Und wir verstehen das Prinzip, jemanden einfach ein Freund zu sein. And we know what it's like to be wise as a serpent and gentle as a dove. Und wir wissen auch, was es heißt, weise wie eine Schlange und sanft wie eine Taube zu sein. But I can be wise as a serpent until I'm black and blue in the face. Aber ich kann weise wie eine Schlange sein, bis ich blau im Gesicht bin. And I can be as meek as a dove. Und so sanftmütig wie eine Taube. Until the sun sets and rises 1,000 times. Bis die Sonne sich neigt und wieder hochkommt 1,000 Mal. But unless I speak the word of the Lord. Aber außer ich spreche das Wort unless des Herrn. Unless we prophesy. Außer wir weissagen. And that means to speak God's word in His Spirit. Und das bedeutet, dass wir Gottes Wort in seinem Geist sprechen. People's lives won't change. Werden sich die Leben von Leuten nicht verändern. I've witnessed to thousands of people on the street. Ich habe schon tausenden Leuten mein Zeugnis gegeben. I've given them my testimony. Ich habe ihnen mein Zeugnis gegeben. I've told them what God has done in my life. Und habe ihnen gesagt, was Gott in meinem Leben and gemacht then the Lord hat. Would say, now prophesy to them. Und dann hat der Herr gesagt, nun jetzt weissage ihnen. Let me tell you one more thing before you leave. Und ich möchte euch noch eine Sache sagen, bevor er geht. Son. Sohn. Jesus said, I am the door. Jesus sagt, ich bin die Tür. I am the door. Ich bin die Tür. Listen to me. Jesus said, I am the door. Hör mir zu. Jesus hat gesagt, ich bin das Tor. Prophesy. Speak his word. Prophezeien. Speak Wort sprechen, what he says. Sagen, was er sagt. Jesus said, I am the way, the truth and the life. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. No one. Niemand. No one comes to the Father but by me. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. No one. Niemand. No one. Einfach niemand. Not a one. Kein einziger. The word of the Lord. Das Wort des Herrn. And these bones can live. Und diese Gebeine können leben. When I walked the Kärntner Straße 19 years ago. Wie ich vor 19 Jahren auf der Kärntner Straße gegangen before bin. Before we moved here. Bevor wir hierher gezogen sind. I looked and I thought, woof. Habe ich mich umgeschaut und habe mir gedacht, speaking to the people and thinking, mit den Leuten gesprochen und habe mir gedacht, can these bones live? Können diese Gebeine lebendig werden? I remember in Baden I was taking a walk at night. Ich erinnere mich, in Baden habe ich am Abend einen Spaziergang gemacht. And I walked by the Watchtower, that's the Jehovah's Witness Hall. Und bin beim Watchtower vorbeigekommen bei der Halle von den Zeugen Jehovas. And I was standing there after their church service and I saw all these Austrians come out. Und ich bin da gestanden nach ihrem Gottesdienst und all diese Österreicher sind rausgekommen. Lederhose and all these caps and you know, not Lederhose, but the green jackets, you know, mit diesen Loden. They look like Austrians, you know. Sie haben einfach wie Österreicher ausgeschaut. They were definitely Austrians. Also auf jeden and Fall I just thought, Wow. Could we ever have a church like this? Und ich habe mir gedacht, können wir jemals so eine Gemeinde where haben? Where people believe the word? Wo Leute das Wort glauben. Who are liberated by grace and not driven by guilt? Die durch die Gnade befreit sind und nicht getrieben werden durch Schuld. Son of man, can these bones live? Menschensohn, können diese Gebeine leben? Prophesy to them. Weissage ihnen. Look at verse 12. Schaut euch Vers 12 an. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, I will open your graves and cause you to come up out of your graves, my people, and I will bring you into the land of Israel. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. This has not been fulfilled yet. Das hat sich noch nicht erfüllt. Israel is in the land, but they are in unbelief. Israel ist zwar in ihrem Land, aber sie sind im Unglauben. They do not believe in Jesus as Messiah. Sie glauben nicht an Jesus als den Messias. The conflict with the Palestinians will never end. Der Konflikt mit den Palästinensern wird niemals aufhören. That is a chastisement from God. Das ist eine Züchtigung von Gott. That cannot be resolved. Das kann nicht gelöst werden. Only the coming of Jesus himself will resolve the situation in the Middle East. Nur das Kommen von Jesus Christus wird diesen Konflikt im Mittleren Osten lösen. And it says in 1 Thessalonians 5, verse 2. Es heißt in 1. Thessalonicher 5, Vers 2. When they cry peace and security. Wenn sie rufen Friede und Sicherheit. Then sudden destruction will come. Dann wird plötzliche Zerstörung kommen. So as long as they're fighting, everything's okay. Also eigentlich solange sie noch streiten und kämpfen, which ist alles okay. So strange, das klingt zwar sehr eigenartig. But when they declare a natural peace and security, aber wenn sie einen natürlichen Frieden und Sicherheit erklären, sudden destruction will follow, dann wird plötzliche Zerstörung kommen. And the book of Revelations will be unfolded. Und das Buch der Offenbarung wird sich entfalten. And then will come great tribulation upon the earth that has never come in the history of the world. Und dann wird große Trübsal kommen, die es noch nie auf der Erde gegeben hat. And then the Lord Jesus Christ in Revelation 19 will return. Und dann wird der Herr Jesus zurückkommen in Offenbarung 19. He will have on his robe King of Kings and Lord of Lords. Er wird seine Robe anhaben, König der Könige und Herr der Herren. He will be riding a white horse. Und er wird auf einem weißen Pferd reiten. A white, awesome, a white horse. Einem weißen Pferd. And the armies of heaven will be coming with him. Und die Armeen der Himmel werden mit ihm kommen. And that's us. We'll be there by then. Und das sind wir. Wir werden dann schon dort sein. Through the rapture of the church. Durch die Entrückung der Gemeinde. We don't go up and then write down. Wir gehen nicht hinauf und dann sofort wieder we runter. We don't go up and then the Lord says, quick change, because we're going right back down. Wir gehen nicht hinauf und dann sagt der Herr, bitte zieht euch schnell oder no. Wechselt. We've wir gehen jetzt wieder hinunter. We've been up there. Wir werden oben sein. And then the Lord Jesus says, now it's time, or the Father says, now it's time. Und dann wird der Vater sagen, jetzt ist es Zeit. And all, could you imagine, we're in heaven, and I don't know where he created the horses, obviously, but there's these unbelievable horses. Könnt ihr euch vorstellen, wir werden im Himmel sein und like, da sind diese unglaublichen Pferde. Whoa, I've never ridden a horse before. Ah, ich hab whoa. Noch nie geritten. Ah. Okay, here we go. And sie. The armies of heaven. Und die Armeen des Himmels. Descending to the planet of Earth. Die herunterkommen zum Planeten Erde. And you're thinking, man, oh man, am I on Wahnsinn. The right side? Bin ich jetzt auf der richtigen Seite? And you see the angels. Das you know, we're just swooping down like in total formation. The horses automatically form, you know. Die Pferde machen das ganz automatisch. They're like on automatic. You can't even, you can't do anything automatic with them. Du kannst nicht einmal irgendwas lenken. Whoa. You're just like sitting on it like, wow. Du sitzt einfach da drauf. And we're in formation. Und wir sind also formatiert. Descending on the earth and the angels are up like hinunter. These, you know, like die these jets. Sind da oben, die Flugzeuge. And we're just all Revelations 19. In Offenbarung 19. I saw heaven open. Ich sah den Himmel geöffnet. And John sees the Lord Jesus descending to the earth. Und Johannes sieht den Herrn Jesus, wie er auf die Erde herunterkommt. With the armies of heaven. Mit den Armeen des Himmels. And he will fulfill this. Wird das erfüllen. And that will happen. And then all. Und das wird passieren. All the believing Jews from the earth will be joined. Will be brought back. This will be fulfilled, brought to Israel. Und all die gläubigen Juden werden da zurück zusammenkommen und das wird erfüllt werden. Matthew 24, Matthäus 24:31. From the four corners of the earth. Von den vier Ecken der Erde. And suddenly Israel is back in the land. Und plötzlich wird Israel zurück im Land sein. David is there reigning. David wird dort sein und regieren. The Lord Jesus is there. Der Herr Jesus ist dort. And from Israel the whole earth is blessed. Und von Israel aus wird die ganze Erde gesegnet. And what we have here und was wir hier haben is happening everywhere. Passiert überall. You go to the Anchor Bakery and there's fellowship. Du gehst zum Anker in die Bäckerei und da wird Gemeinschaft sein. You go on the Straßenbahn and they're singing praises to God. Leute in der Straßenbahn und die werden Lobpreis zu Gott singen. The bells, everything. Die Glocken. Has praised the Lord. Alles wird den Herrn preisen. Every tram says praise the Lord. Jede Straßenbahn sagt preist den Herrn. Everywhere you go, it's hello brother. Hallo Bruder. We're in the millennial reign. Wir sind im tausendjährigen Reich. Jesus is reigning and his spirit is over the whole earth. Jesus regiert und sein Geist ist über der ganzen Erde. And what we experience every Sunday in church happens every day everywhere. Und was wir jeden Sonntag in der Gemeinde erfahren, das wird überall jeden Tag passieren. Everywhere. Überall. It's the kingdom of God. Es ist das Königreich It's Gottes. It's the millennial reign of Christ. Es ist das tausendjährige Reich And these bones live. Und diese Gebeine leben. But it also speaks of us right now. Aber es spricht auch über uns jetzt. It spoke of them being delivered from the grave of political destruction. Es sprach über sie, dass sie befreit wurden von dem Grab der politischen Zerstörung. National destruction. Nationalen Zerstörung. Spiritual destruction. Geistlichen Zerstörung. And all of us are in some kind of grave tonight. Und alle von uns sind in irgendeiner Art von Grab. We've got our foot in a bear trap. Wir haben unseren Fuß in so einer Bärenfalle. And we can't get it out. Wir können nicht raus. It can be in the family. Es kann in der Familie sein. It can be a personal sickness that no one knows about. Eine persönliche Krankheit, über die gar niemand was weiß. Something's wrong with you physically. Etwas stimmt nicht mit dir physisch oder emotional. Chemically. Chemisch. Politically. Politisch. Geographically. Geografisch. In every area, any area of life. In jeglichen Gebiet des Lebens. You know the area. Du weißt das Gebiet. There's no light at the end of the tunnel. Wo es kein Licht am Ende des Tunnels gibt. We've almost just given up to it. Wir haben jetzt eigentlich schon fast aufgegeben. Well, this is the way it is. So ist es. I will never be different. Ich werde da nie anders sein. And the Lord says, Son of man. Sagt, Menschensohn, can those bones live? Können diese Gebeine leben? My husband will never change. Mein Mann wird sich He's nie ändern. Hopeless. Er ist hoffnungslos. Hopeless. Einfach hoffnungslos. And God says, Son of man. Und Gott sagt, Menschensohn, look in the mirror. Schau dich in den Spiegel. Yeah? Ja? Can those bones live? Können diese Gebeine lebendig sein? When I got saved in 1976, wie ich errettet wurde in 1976, I was witnessing for all my friends. Habe ich allen meinen Freunden Zeugnis gegeben. But there was one friend I didn't pray for. Aber für einen Freund habe ich nicht gebetet. And I hardly ever witnessed to. Und ich habe auch kaum mit ihm über Gott gesprochen. Because I said to myself, weil ich mir gesagt habe, impossible, unmöglich, hopeless, hoffnungslos, no way. Wird einfach nicht passieren. Niemals. Can those bones live? Können diese Gebeine leben? I didn't pray for him. Ich habe nicht für ihn gebetet. I didn't witness to him hardly. Ich habe auch kaum mit ihm über Gott gesprochen. Because I thought, no way. Weil ich mir gedacht habe, das wird nicht passieren. And he sits here tonight. Und er sitzt heute hier. He sits here tonight. Er sitzt heute hier. Son of man, can those bones live? Menschensohn, können diese Gebeine leben? Son of man, can your teenager's bones live? Menschensohn, können die Gebeine deines Teenagers leben? Lord, ja. This is too high for me. Das ist zu hoch für mich. Lord, or ja. son of man, what, how would you say it? Daughter of man? Menschentochter. Can the bones of your husband live? Können die Gebeine deines Ehemanns leben? Can the life of God breathe through that wretched person? Kann das Leben Gottes durch diese elende Person atmen? Through that person? Durch diese Person? Lord, don't ask me such difficult questions. Herr, frage mich nicht so schwierige Fragen. Only you know that. Nur du weißt das. Prophesy to them. Weissage ihnen. Prophesy to them. Prophezeie ihnen. Any bones can live. Alle Gebeine können leben. The reason why they don't. Der Grund, warum sie es nicht tun, is because they resist. Ist, weil sie Widerstand leisten. And this is condemnation. Und das ist Verdammung. That the light came into the world, dass das Licht in die Welt gekommen ist. But man chose darkness. Aber der Mensch sich für die Dunkelheit and entschieden it's the same hat. Thing in our lives today. Und das ist dasselbe in unserem Leben. There are areas in our life that are dark. Es gibt Dinge in unserem Leben, die dunkel sind. We are in some kind of a grave. Wir sind in irgendeiner Art von Grab. We've given up hope with the family. Wir haben Hoffnung aufgegeben mit der Familie. With the job. Mit der Arbeit. With the weakness. Mit der Schwäche. With the attitude. Mit der Einstellung. With our education or our the pros or let's say the advantages that I think I don't have. Mit der Ausbildung oder auch diese anderen Vorteile, die ich meine nicht zu haben. I remember when I was in Bible college. Ich erinnere mich, wie ich in der Bibelschule 1979. War. 1979. And I was in the snack bar where you buy ice cream and stuff. Ich war da im Buffet, wo man halt Eis kauft und so weiter. And I bought something there and I was going to class. Und ich habe mir dort was gekauft und bin dann zur Klasse gegangen. It was about 15 minutes between the classes. Und da waren ungefähr 15 Minuten zwischen and den two Klassen. Of my friends were standing there. Und zwei meiner Freunde sind dort gestanden. And I joined them. Und ich bin zu ihnen hingegangen. And I said, "What are you guys doing?" Und habe gefragt, was macht ihr? Oh, we're just exchanging verses that we memorized. Und sie haben gesagt, wir tauschen gerade Verse aus, die wir auswendig gelernt haben. You memorized? Du auswendig gelernt hast? You guys memorize verses? Ihr lernt Verse oh, auswendig? Oh yeah, listen to this one. Oh ja, hört den an. And they would just go on. Und sie haben einfach da einen nach dem anderen. And I'd be like this. Und ich habe so geschaut. They say, you try one, Rob. Und sie haben gesagt, versuch doch einen, Rob. Oh, I gotta go. I gotta go. And I left that room thinking. Und ich bin aus diesem Raum rausgegangen und habe mir gedacht, why am I fooling myself? Warum täusche ich mich da? Why am I fooling myself? I will never be used by God. Warum lebe ich in dieser Selbsttäuschung? Ich werde doch nie von Gott verwendet werden. To minister His word. Sein Wort weiter. I don't have it. Ich hab's einfach nicht. They have it. Die haben das. I don't have the memory. Ich hab dieses Erinnerungsvermögen. I don't have the academic skills. I don't have it. Die akademischen Fähigkeiten. Ich hab's einfach and nicht. And you look in the mirror and you say, "Oh God, can these bones live?" Und du schaust in den Spiegel und denkst dir, Gott, können diese Gebeine leben? No. Nein. And God says, "Prophesy to them." Und Gott sagt, weissage ihnen. Get in my word, son. Get in my word. Komm einfach in mein Wort, Sohn. Meditate on my word. Meditiere über mein in Wort. In simplicity. In Einfachheit. The Lord is my shepherd; I will never lack a thing. Der Herr ist mein Hirte; mir wird niemals an etwas mangeln. Rob, say it again. Rob, sag das noch the einmal. Lord is my shepherd; I will never lack a thing. Der Herr ist mein Hirte; mir wird es niemals an etwas mangeln. Robert, listen to me. Robert, hör I mir zu. Am your shepherd; you will never lack a thing. Ich bin dein Hirte, und dir wird es niemals mangeln. Never. Niemals? I said never. Ich habe gesagt niemals. Speak the word to yourself. Sprich das Wort zu dir in selber. Psalms and hymns and in spiritual Psalmen, songs. Hymnen und geistlichen Liedern. Colossians 3:16. Speak the word. Sprich das Wort. Because the tongue, in the tongue is the power of life and death. Denn in der Zunge ist die Macht von Leben und Tod. Speak the word. Sprich das Wort. Have a godly confession. Hab ein göttliches Bekenntnis. Be in the Bible. Sei in der Bibel. And speak it forth. Und sprich es vor. And God will do miracles in my life, in others' lives. Gott wird Wunder tun in meinem Leben und im Leben anderer. And we will know it's the Lord. Und wir werden wissen, dass es der Herr ist. That's what it says, and we'll close with this, verse 13. Vers 13. Then you will know that I am the Lord. Dann wirst du wissen, dass ich der Herr bin. I can't preach. Ich kann nicht predigen. Can't serve. Ich kann nicht dienen. Can't sing. Kann auch nicht singen. Can't dance. Kann auch nicht tanzen. Can't learn a waltz. Ich kann nicht einmal den Walzer lernen. Can you do? No, we can't. You're a dead bone. Du bist ein totes Gebein. We know that you're a dead bone. Wir wissen, dass du ein totes but Gebein bist. But we're prophesying to you. Aber wir weissagen dir. We can do all things through Christ who strengthens us. Wir können alle Dinge tun durch Christus, der uns stärkt. Hear these words, O dead bones. Hört diese Worte, ihr toten Gebeine. We can do all things through Christ who strengthens us. Wir können alle Dinge tun durch Christus, der uns stärkt. Click, clack, click, clack, click, clack, click, click, clack, clack, clack, click, clack, click, clack, click, clack, clack. Click, clack, click, clack. And suddenly God is moving. Und plötzlich bewegt Gott and etwas. The bones are stirring. Und die Gebeine bewegen sich. And the husband who's sitting there has got a smile. Und der Ehemann sitzt da und hat plötzlich ein Lächeln. And you look and think, und du schaust ihn an. Oh, a miracle. Ein Wunder. A miracle. Ein Wunder. God is moving. He's breathing. Gott bewegt sich, er atmet. The bones are stirring. Die Beine bewegen sich. An army is forming. Es formt sich eine Armee. And it all comes from the word. Und das kommt alles durchs Wort. Breathing on us. Das auf uns atmet. All things work to the good for those who love God. Alle Dinge wenden sich zum Guten für die, die Gott lieben. Who are called according to his purpose. Die berufen sind zu seinem Zweck. In everything give thanks, for this is the will of God. In allem gib Dank, denn das ist der Wille Gottes. In Christ Jesus concerning you. In Christus Jesus dich betreffend. He will never leave us nor forsake us. Er wird uns niemals verlassen. Wow. Wahnsinn. Amen, huh? Amen. It's the word of the Lord. Das ist das Wort des Herrn. And it brings us to life. Und das bringt uns zum Leben. And suddenly I can do something I could never do. Und plötzlich kann ich etwas tun, was ich sonst nie hätte tun that können. That word is at the end of the tunnel. Dieses Wort ist am Ende des it's Tunnels. It's a light saying walk this way. Es ist ein Licht, das sagt, gehe diesen Weg. And suddenly I have hope. Und plötzlich habe ich Hoffnung. I begin to walk out of this deep dark cave. Ich beginne aus diesen tiefen dunklen Höhle herauszukommen. And people think, he's alive. Glauben, er lebt. He's alive. Er lebt. And the Lord came to the grave. Und der Herr kam zum Grab. And they said, this is where he lays. Und haben gesagt, das ist, wo er liegt. In John chapter 11. In Johannes 11. Verse 42. Vers 42. It says, and the Lord looked to heaven. Und es heißt, der Herr hat zum Himmel geschaut. He says, Father, I know you always hear me. Und er hat gesagt, Vater, ich weiß, dass du mich immer hörst. But for these around me. Aber für die um mich herum werde ich jetzt laut beten, damit sie mich hören. And he turns and says, Lazarus. Und er dreht sich um und sagt, Lazarus. Well, first he says, move the stone. Und zuerst hat er gesagt, schieb den Stein and weg. Then he says, Lazarus, come forth. Und dann sagt er, Lazarus, komm heraus. Everyone's looking like, no way, no schon, way, sagt, this nicht. Won't happen. Es wird nicht passieren. No way. Es gibt's nicht. And then it's like a stirring. Und dann bewegt sich da from inside the grave. Vom Grab it's heraus. Like, no, it can't happen. Nein, das gibt's nicht. All of a sudden. Plötzlich. Let me out. I can't breathe. Ich kann nicht atmen. I'm gonna die. Let me out. Ich werde sterben. Lass mich da raus. Everybody's standing there like, nobody's even going. Niemand geht hin. Oh, he's alive. Er lebt. And the Lord had to say, "Go untie him, please. He'll die." Und der Herr muss sagen, bitte jetzt wickelt ihn doch da heraus, sonst stirbt er. No, he didn't say that, but he could have said that. Er hat es nicht gesagt, aber er hätte es sagen können. And here comes the teenager. Und da kommt der Teenager. Let me out! Lass mich raus. What happened to him? Was ist mit ihm passiert? I don't know. I brought him to service, and something happened. Ich weiß nicht. Ich habe ihn zum Gottesdienst mitgebracht, und es ist etwas passiert. The word of the Lord. Das Wort des Herrn. Changed his life. Hat sein Leben verändert. Something happened. Etwas ist passiert. If you can drag your teens to church, drag them. Wenn ihr eure Jugendlichen zur Gemeinde bringen könnt, dann bringt sie mit. You never know once what one service might do. Du weißt nie, was ein Gottesdienst ausrichten kann. I mean, don't you know physically drag them, but try to get them. Zieh sie jetzt nicht wirklich physisch da so her, aber versuch sie mitzubringen. Don't underestimate one service. Something will click, and all of a sudden, let me out. Unterschätze nicht einen Gottesdienst. Vielleicht passiert plötzlich etwas, und dann kommen sie. And there's a rattling in the bedroom. Und da gibt's so ein Rattlen da in ihrem Zimmer. The bones. Die Gebeine. They're living. Sie leben. And you say, I can't believe it. Und du sagst, ich kann das nicht glauben. Lazarus, come forth. Lazarus, komm heraus. No. Nein. It won't happen. Das passiert doch nicht. Oh my God. Wahnsinn. Oh! Lazarus. Hello. Hello. Everybody out there? Ist da jemand draußen? All these people, right? All diese Leute. Could you imagine how surprised Lazarus was? Könnt ihr euch vorstellen, wie überrascht Lazarus war? He's lying there. He's in Hades with Abraham, you know? Er ist schon in Hades mit Abraham. Abraham says, Lazarus, I got bad news. Lazarus, ich habe schlechte Neuigkeiten. What? You got to go back up. Du musst jetzt da wieder raufkommen. I do? Yeah, was? See you later. You'll be back in about 10 years. Okay. Nein, ich sehe dich später, aber du wirst wahrscheinlich in 10 Jahren wieder da sein. Descends up to the grave and all of a sudden kommt he kind of like Grab lays zurück. Into his body. Und dann liegt er in seinem Körper. Can't see anything, you know. Sieht nichts. It's like you get up in the morning, right? So, wenn du in der Früh aufstehst. You haven't even looked in the mirror yet. Du hast noch nicht einmal in den Spiegel geschaut. You come out of your bedroom. Du kommst aus dem Schlafzimmer raus. And there's like 6,000 people looking at you, you know? Da stehen 6,000 Leute herum. Good morning. Guten Morgen. This was Lazarus, right? So war der Lazarus. Didn't comb his hair, stunk. Hat sich nicht frisiert und hat gestunken. This is your teenager. Das ist dein Teenager. This is your wife. This is your husband. Das ist deine Frau, dein Mann. Right? These bones can live. Diese Gebeine können leben. Prophesy unto them. Weissage zu ihnen. Not with legalism, but with Nicht love. Nicht mit Gesetzlichkeit, sondern mit Liebe. Speak the truth in love. Ephesians 4:15. Sprich die Wahrheit in Liebe. Epheser 4:15. Prophesy in the Spirit of God. Weissage im Geist des Herrn. And trust God to do it. Und vertraue Gott, dass er es tun wird. And don't manipulate. Manipuliere nicht. Amen. Amen. Okay, let's pray. Lass uns beten. Okay. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute. Maybe there's someone here. Vielleicht ist jemand hier. And if you die tonight, und wenn du heute sterben müsstest, you do not know that you will be with God. Du weißt nicht, ob du mit Gott sein wirst. Pray with me. Bete mit mir. Receive God's word in your heart. Empfange Gottes Wort in dein Herz. Trust what he says. Vertraue dem, was er sagt. Listen to this verse. Hör dir diesen Vers an. For God so loved the world. So sehr hat Gott die Welt geliebt. That he sent his only son. Dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. That whosoever would believe in him. Damit alle, die an ihn glauben. Would not perish. Nicht verloren gehen würde. But have eternal life. Sondern ewiges Leben haben. Do you want eternal life tonight? Möchtest du ewiges Leben haben? Pray with me. Dann bete mit and mir. And receive it by faith. Und empfange es im Glauben. Say God in heaven. Sage Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Wash me in the blood of Jesus. Wasche mich im Blut von Jesus. Cleanse me. Reinige mich. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Speak to me. Sprich zu mir. I want to experience your Holy Spirit. Ich möchte deinen Heiligen Geist erfahren. Breathe life into me. Atme Leben in mich. Joy and peace. Freude und Frieden. Through forgiveness. Durch Vergebung. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.